Das Internet ermöglicht den Menschen den Zugriff auf Daten verschiedenster Art. Vertrauliche und persönliche Daten werden in rasender Geschwindigkeit durch das Netz geschickt. Die Gefahr, dass sich jemand dieser Daten bedient, ist nicht durchschaubar. Aufs Glas. Aufs Glas. Den Menschen den Zugriff auf Daten verschiedenster Art. Vertrauliche und persönliche Daten werden in rasender Geschwindigkeit durch das Netz geschickt. Die Gefahr, dass sich jemand dieser Daten bedient, ist nicht durchschaubar. Aufs Glas.